In der TVJK erschienen die Poster, die die Armee und das Volk zur Durchsetzung der Aufgaben aus der Neujahrsansprache des Marschalls Kim Jong-un appellieren. Betont wurden dabei die Priorität der Selbsthilfe und der eigenständigen Entwicklung und die einmütige Geschlossenheit der ganzen Armee und des gesamten Volkes. Veranschaulicht wurden auch die Wichtigkeit und Bedeutung der Wissenschaft und Technik bei der Selbsthilfe und der eigenständigen Entwicklung sowie bei der Verwirklichung der 5-Jahre-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung.